1. Als die Menschen begannen, sich auf der Oder zu vermehren und ihnen Tochter geboren werden. 2. Bemerkten die Gottesohn die Schönheit der Menschentochter und wollten sich Frauen aus Welsh ihnen gefielen. 3. Daraufhin erklärt Yahweh, dass sein Geist nicht für immer im Menschen bleiben soll, da der Mensch sterblich sei, sein Lebenszeit wird auf 120 Jahre begrenzt. 4. In jener Zeit gab es Riesen auf der Oder und Ort später, als die Gottesohn mit den Menschentochtern Kinder zeugten. Dies Kinder waren die berühmten Helden der Vorzeit. 5. Als Yahweh erkannte, dass die menschliche Bosheit auf der Oder überhandnahm und die Gedanken soe Absichten ihrer Herzen ständig nur bos waren. 6. Beruht Yahweh zutiefst, die Menschen auf der Oder geschaffen zu haben und empfand großen Kummer. 7. Deshalb sprach Yahweh, ICH wer die Menschen, die ICH erschaffen habe, von der Oder tilgen, ebenso das V, die Kriechenden Tier und die Vogel des Himmels, den ICH bedor, sie gemacht zu haben. 8. Noah jedoch fand nade in den Organ Yahwehs. 9. Dies ist die Geschichte Noahs, wo ein gerechter und untadeliger Mann unter seinen Zeitgenossen, der in enger Gemeinschaft mit Gott lebte. 10. Noah hat drei Sohn, Sem, Ham und Japhet. 11. Die Erde war jedoch vor Gott verdorben und erfüllt von Gewalt und Unrecht. 12. Gott sah, dass die Erde zutiefst verdorben war, denn alle Bösen hatten überholten auf der Erde verdorben. 13. Daher sprach Gott zu Noah, ICH habe beschlossen, dass end alle Bösen herbeizuführen. Denn die Erde ist durch ihr Taten voller Gewalt, deshalb wird ICH sie von der Oder vernichten. 14. Beudir ein Arch aus Gopherholz, du sollst sie mit Weilen kamen versen und sie innen und außen mit Peck abdichten. 15. Die Arch sollst du wie Folt bohren, ihr Langer soll 300 Ellen betragen, ihr Breit 50 Ellen und ihr Hoch 30 Ellen. 16. Obenen der Arch sollst du ein Fenster von einer L hoch anbringen. Den Eingang zur Arch sollst du an ihre Seat machen, und sie soll drei Stockwerk mit Weilen kamen haben. 17. Den ICH wird ein Sintflut über die Erde bringen, als Leben unter dem Himmel, das atem in sich hat, zu vernichten, als auf der Erde wird sterben. 18. Mit dir aber wird ICH einen Bund schließen. Du sollst in die Arch gehen, zusammen mit deinen Sohnen, deiner Frau und den Frauen deiner Son. 19. Von allen Lebusen, von allem Fleisch, sollst du Jewels zwei in die Arch mitnehmen, sie mit dir Leben zu erhalten, ein Mansion und ein Weibchen von jeder Art. 20. Von den Vogel nach ihrer Art, von wie nach seiner Art und von allen Kriechenden Tieren der Oder nach ihrer Art sollen Jewels sway zu dir in die Arch kommen, damit sie u belieben. 21. Du sollst dir Arch von jeder Esperant Spies vorrat sammeln und sie bei dir aufbewahren, damit sie dir und den Tieren als Nahrung dienen. 22. Noah tat als Genoso, wie Gott es ihm befohlen hat.